Gabelbissen. So kocht Österreich. Servus und herzlich willkommen zu Folge 69 des Gabelbissen Podcasts. Nachdem die letzten Folgen durchaus geprägt waren, wieder von eher fleischigen oder ziemlich süß und gehaltvollen Gerichten und Rezepten, habe ich mir gedacht, wird mal wieder an der Zeit, euch ein bisschen etwas Leichteres für den Magen zu präsentieren. Etwas, was man eigentlich, ja, glaube ich, laut den neuesten Studien nach oder noch im aktuellen Studien nach, zweimal in der Woche essen sollte. Nämlich Fisch. Kurz bevor ich noch zum Hauptthema komme, ich wurde ja schon einige Male darauf angesprochen, warum ich jetzt mehr rein vegetarische Sendungen mache. Vegetarisch bezieht sich hier mal rein auf Gemüsegerichte, also keine süßen Sachen, wie jetzt zum Beispiel Palatschinken mit Marillenmarmeladefüllung, sondern einfach Sachen, die halt lokale Gemüse oder so verwenden. Auf der einen Seite habe ich das Problem, es gibt da in den mir zur Verfügung stehenden Quellen relativ wenig so typisch rein vegetarisch-österreichische Gerichte. Ein paar hatte ich ja bereits, aber die sind dann meist auch eher schlecht dokumentiert, also da kann ich euch jetzt nicht so viel drüber berichten. Das liegt meiner Ansicht nach daran, da das seinerzeit einfach ein Arme-Leute-Essen war. Also Arme-Leute-Essen soll jetzt nicht irgendwie minderwertig klingen, um Gottes Willen. Viele ehemalige Arme-Leute-Essen wie die Kuttelfleck-Suppe sind jetzt die hochgefeierten Delikatessen und damals, um Gottes Willen, wie kann man das nur essen? Aber was ich sagen will, Arme-Leute-Essen wurden seinerzeit schlecht bis gar nicht dokumentiert. Die fanden halt hauptsächlich in der bäuerlichen Küche, in der einfachen Küche Verwendung, wo man sich das Gemüse selber ziehen konnte, etc. Ja, und das wurde halt dementsprechend schlecht dokumentiert oder halt nur wenig dokumentiert. Und dadurch gibt es halt da wenig Fakten darüber zu berichten. So, aber jetzt genug. Kommen wir zum eigentlichen Thema der heutigen Folge und da möchte ich euch den Fogosch vorstellen. Fogosch ist ein Fisch, wie bereits erwähnt, und ich traue mich wetten, dass viele von euch den schon gegessen haben. Manch einer vermutet jetzt schon richtig oder manch eine, dass das ein ungarischer Begriff ist. Und genau das ist es nämlich, denn Fogosch ist nichts anderes als die ungarische Bezeichnung für den Zander. Man findet aber dieses Wort auch in Österreich, da vor allem im Burgenland, wenn die durchaus sehr ungarisch geprägt sind. Also in Burgenland wird er durchaus als Fogosch bezeichnet, im vielen Teilen und im Rest von Österreich ist es einfach ein Zander. Das ist eigentlich ein typischer Fisch für Ungarn. Die Köche dort haben wahrlich hunderte an Rezepten entwickelt, wie man eben den wunderbaren Zander zubereiten kann. Aber auch in Österreich hat sich da schon seit eh und je großer Beliebtheit erfreut. Klar, wie war es, wie ich öfter erwähnt habe, in unserer riesigen Monarchie haben einfach die ungarischen Köche oder Köchinnen in dem Fall das Gericht nach Wien gebracht, nach Österreich, in den Kern der Monarchie würde ich jetzt mal so salopp behaupten, und haben dort mehr oder weniger den Leuten das näher gebracht und die haben einfach einen großen Anklang dran gefunden. Meiner Meinung nach ist es sowieso generell wichtig, dass man eher auf Süßwasserfische heutzutage setzt, denn da weiß man auf der einen Seite, wo es herkommt, da kann man durchaus den Züchter oder den Händler mehr oder weniger kontrollieren oder schauen, wo der seine Zuchtgebiete hat oder wenn es auch ein Wildfang ist, in österreichischen Wildgewässern. Und ich kann mir auf der anderen Seite sicher sein, dass der Fisch in keiner Weise schwermetallbelastet ist, was ja Meeresfische leider dazu neigen. Und ich weiß auch, dass der aus keinen, ja, wie soll man sagen, bestialischen Züchter reinkommt, wo die Fische mehr oder weniger die eigenen Fäkalien fressen müssen, für Krankheiten anfällig sind und dadurch mit Antibiotika vollgestopft werden, etc. etc. Und natürlich wirkt sich's auch auf den eigenen CO2-Footprint aus, weil die Transportwege ja um einiges kürzer sind. Und vor allem kann ich da wirklich sicher sein, wenn ich jetzt einen Fisch mit Bioqualität kaufe, dass der auch die Qualität hat, weil da österreichische Betriebe oder sicherlich auch deutsche Betriebe strenger kontrolliert werden und halt mehr Wert auf wirklich gute Qualität legen. Aber ich sehe, irgendwie schweife ich heute ein bisschen ab, kommen wir lieber zum Zander zurück. Der Zander zählt in Österreich oder generell als einer der edelsten Süßwasserfische. Er liebt primär eher wärmere Gewässer und ruhigere Gewässer wie Flüsse und Stauseen. Und da hat der Zander einen See in Österreich gefunden, der ideale Bedingungen bringt, und zwar der Neusiedlersee. Natürlich wird Zander auch in anderen Seen in Österreich gezüchtet, aber eben der Neusiedlersee, das Neusiedlergebiet, ist eben bekannt und berühmt für eine sehr, sehr gute Zanderqualität. Beim Zander unterscheidet man in, ja, wie soll man sagen, kulinarischer Sicht mehr oder weniger zwei Arten. Alle Fische, die ein Gewicht bis maximal 1,5 Kilo haben, nennt man Zill oder Schill, und alles darüber wird ganz streng genommen erst als Zander bezeichnet. In Österreich erfreut sich der Zander übrigens schon sehr, sehr langer Beliebtheit, denn es bereits seit dem Mittelalter wird Zander sehr, sehr gerne gegessen. Damals natürlich eher im adeligen Kreis und am Kaiserhof, also in den höheren Kreisen. Und tja, wenn die Machthabenden mehr oder weniger etwas bevorzugen und wir das nicht im eigenen Land haben, die setzen natürlich alle Hebel in Bewegung, um den Fisch günstiger zu bekommen, weil auch in den Kreisen wird er gerne gespart. Und deswegen hat man bereits im 15. Jahrhundert ein Gesetz erlassen, das den Import von Zander zollfrei gemacht hat, um eben billiger an diesen wunderbaren Fisch zu kommen. Seine österreichische Heimat, also dass er quasi eingebürgert wurde, das kann man so auf das frühe 20. Jahrhundert zurückdatieren. Wobei, ganz streng genommen, gab es eigentlich schon früher Versuche, den Fisch mehr oder weniger bei uns einzubürgern, und zwar im Neusiedlersee. Und da hat man bereits im 19. Jahrhundert den Fisch im besagten See ausgesetzt. Nur, da gab es dann leider ein kleines Problem, und zwar eine Dürreperiode, die den See austrocknen ließ. Naja, und wir wissen, wo kein Wasser, da kann auch kein Fisch überleben. Und somit ist der erste Versuch gescheitert, und man hat es dann im 20. Jahrhundert nochmal probiert, also wirklich am Anfang des 20. Jahrhunderts. Ja, und seitdem fühlt sich der Zander in österreichischen Gewässern, und da im Speziellen im Neusiedlersee, ziemlich pudelwohl. Also ich erlaube mir jetzt noch einmal ein bisschen abzuschweifen, und zwar gehen wir jetzt ein bisschen so in die geografische Richtung und beschäftigen uns mal kurz mit Neusiedlersee. Neusiedlersee ist übrigens einer der wenigen Steppenseen in Europa, da gibt es nicht so viele, und er ist gleichzeitig Österreichs größter See. Streng genommen wäre ja der Bodensee eigentlich um ein Vielfaches, also um Vielfaches, um einiges größer, sagen wir mal so. Ich will jetzt nicht übertreiben und den Bodensee immens groß machen, aber er wäre größer als der Neusiedlersee. Aber den kann man ja eigentlich nicht als größten See Österreichs ansehen, da nur ein Teil des Ufers an Österreich grenzt. Ja, und beim Neusiedlersee ist es natürlich anders, das ist der Großteil auf österreichischem Gebiet. Und somit ist der der größte See von Österreich. Was ihn auszeichnet und so speziell macht, dass der ziemlich seicht ist. So im Schnitt kann man sagen, die tiefste Stelle beim Neusiedlersee hat nur 1,80 Meter. Also man könnte somit von A nach B durchwarten, wenn man jetzt durch die entsprechende Körpergröße vorausgesetzt. Ich könnte es mit meinen 1,87, wer andere vielleicht nicht, aber ich könnte es theoretisch machen. Ja. Aber obwohl er jetzt seicht ist, ist ja ein ziemlich gefährlicher See, und deshalb trinken da doch immer wieder Leute drinnen. Das hängt auf der einen Seite mit dem Wellengang zusammen und weil der einfach massiv unterschätzt wird. Was den Neusiedlersee noch auszeichnet, er hat nur ganz kleine Zuflüsse, und den Großteil vom Wasser, den er führt, den bekommt er vom Niederschlag. Und wenn ich so richtig im Kopf habe, ich glaube 20% des Wassers erhält er durch kleinere Zuflüsse, und die restlichen 80%, die kommen dann vom Niederschlag. Und da seht ihr schon, wenn wir eine trockene Periode haben, bekommt der Neusiedlersee relativ wenig Wasser. Also mit haben wir eine relativ hohe Schwankungsbreite, was die Seehöhe betrifft. Und dadurch ist er auch schon in vergangenen Jahren mehrere Male ausgetrocknet. Es blieb meistens nur ganz, ganz wenig Wasser über, und man hat aber damals, und das fand ich besonders interessant, wie ich das gelesen habe, den feuchten Boden genutzt, um in Österreich Reis zu kultivieren. Man, Reis ist ja nichts Typisches, was man jetzt bei uns anbaut, weil einfach die Umwelt nicht dafür geschaffen ist. Das ist dann, glaube ich, eher so in den tropischeren Gebieten und so, meine, ich nagelte mich jetzt nicht an die Wand, da hat man damals Reis kultiviert. Ja, und neben Austrocknen kann da übrigens auch noch Hochwasser führen. Und das kann dann die am Ufer liegenden Ortschaften ziemlich beeinträchtigen. Aus dem Grund hat man bereits im frühen 20. Jahrhundert den sogenannten Einserkanal gebaut. Und der ist eben dazu da, um den Neusiedlersee abzulassen, wenn er zu viel Wasser führt. Und somit kann man die umliegenden Ortschaften vor Hochwasser schützen. So, genug Abschweiferei. Kommen wir wieder zurück zu unserer Kulinarik, zu unserem schönen Fisch. Ich habe vorhin bereits erwähnt, dass der Fisch bei den Adeligen sehr beliebt war und die besaßen auch seinerzeit die ganzen Seen und Teiche und die Bauern, die die Seen bewirtschaftet haben, die die Zucht der Zander und anderen Fische vorangetrieben haben, mussten quasi als eine Art Pacht einmal im Jahr mindestens Fische an ihre adeligen Herren abgeben. Dementsprechend, ja, wie soll man sagen, unbeliebt war dann der Zander dann doch eher beim bäuerlichen Volk. Und da habe ich mal eine nette Aussage gelesen, da hat man seinerzeit gesagt, der beste Fisch ist bei uns immer noch die Salami. Ja, wie wir wissen, Salami ist ja nicht so ganz Fisch. Und man hat es übrigens auch so weit getrieben, dass, obwohl man ja seinerzeit wirklich streng religiös war und am Karfreitag in der Fastenzeit auf Fleisch verzichtet hat, da hat man keinen Zander gegessen, aber wirklich stattdessen Salami konsumiert. Das hat man dann doch mehr oder weniger ein Auge zugedrückt und die strengen Fastenregeln beiseite gelegt. Ja, heute erfreut sich der Zander noch großer Beliebtheit, da ist aber nicht mehr den Adel, sondern vorbehalten, sondern wirklich, das mag schon relativ, mögen relativ viele Leute. Und er wird vor allem geschätzt, da sein Fischfleisch fettfrei ist und durchaus ein angenehmes Aroma hat. Es ist nicht so aufdringlich, wie wir es vom Karpfen her kennen, weil der ist meiner Meinung nach ein Fisch eher für die fortgeschrittenen Esser, sondern er hat ein angenehmes Aroma. Weiterer Vorteil, der vor allem bei, wie soll man sagen, Einsteigern in den Konsum von Fisch ihn so beliebt macht, ist, dass Filets vom Zander nahezu krätenfrei sind. Und wir wissen ja, das ist nicht schön, wenn man Fisch isst und immer wieder die Kräten im Mund hat. Das kann ihm beim Zander nicht passieren. Zander ist auch vom Kochen her ein super Fisch, weil der ist extrem vielseitig verwendbar. Ich kann ihn braten, ich kann ihn grillen, dünsten, backen, frittieren, was auch immer. Ich kann wirklich sehr viel mit ihm machen. Ich habe zum Beispiel mal wunderbare Röllchen gemacht in einer Senfsauce. Ich kann ihn, wie gesagt, rausfrittieren. Ich kann ihn einfach nur am Grill werfen. Also wie ihr seht, super vielseitig. Das Einzige, wo man ein bisschen Acht geben sollte, wenn man einen ganzen Zander zubereitet, die Rückenflosse hat ja durchaus ein paar spitzere Stacheln drinnen und da sollte man aufpassen, weil da kann man sich wirklich leicht verletzen. Ja, und bevor wir jetzt zum Rezept der heutigen Folge kommen, möchte ich euch noch einen kleinen Tipp zur Zubereitung des Zanders geben, wenn ihr nur anbrät in der Pfanne. Denn da kann es passieren, ist mir auch schon des Öfteren passiert, dass wenn man den anbrät, ja, die Haut zieht sich zusammen vom Zander und das sieht nicht schön aus. Vor allem, ich kann die ganze Haut nicht kross braten, sondern ich habe halt so weichere, schlapprige Stellen und das ist, ja, alles andere als wirklich schmackhaft und schön. Aber mit ein paar kleineren Tipps kann man das eigentlich relativ einfach vermeiden oder verhindern. Ganz verhindern geht nicht, also er wird sich immer ein bisschen zusammenziehen, aber man kann das doch relativ schön braten. Grundregel ist einmal, die Pfanne sollte nicht zu heiß sein, arbeitet beim Zander immer oder generell bei Fisch immer mit mittlerer Hitze. Ich würde auch empfehlen, den Fisch vorher immer ein bisschen trocken zu tupfen, zu salzen auf beiden Seiten und die Haut zu melieren. Melieren ist jetzt nicht zwingend notwendig, hat aber den Vorteil meines Erachtens, dass die Haut noch knuspriger wird. Viele sagen, sie wollen es dann, oder einige sagen, sagen wir so, sie wollen es nicht machen, weil durchs Melieren dann wieder spezielle Röstaromen entstehen. Klar, das geht nicht anders und das wollen die beim Fisch nicht haben. Ich persönlich mache es immer, ich lasse halt nicht so lange auf der Hausseite dann braten, damit eben das Mehl nicht zu stark Farbe nimmt. Zunächst, weil man beginnt, immer den Fisch mit der Haut nach unten, wie gesagt, bei mittlerer Hitze. Denn wenn man es zu heiß macht, ja, zieht sich einfach zusammen und das wird dann auf weiterer nichts. Legt man ihn rein, sollte man ihn dann gleich ein bisschen mit dem Pfannenwender andrücken. Man kann aber auch eine kleinere Pfanne verwenden oder was man zur Verfügung hat. Ich finde, am einfachsten geht es mit dem Pfannenwender immer wieder nach unten drücken, damit sich die Haut nicht zu sehr zusammenzieht und wir doch ein flachbleibendes Fischstück haben. Wie gesagt, 100% verhindern könnt ihr es nicht. Nach einiger Zeit ist die Haut dann, wie soll man sagen, eher stabil, hat so eine ganz leichte Wölbung, aber ich kann es dann super weiterbraten. Und das mache ich dann so lange, bis die Haut, beziehungsweise das Mehl auf der Haut, Farbe genommen hat und danach wende ich ihn und brate ihn auf der anderen Seite an. Was ich noch sagen möchte, wer das nicht machen will, kann natürlich die Haut abziehen, würde ich aber nicht machen, weil die Haut dem ganzen Fischfilet doch sehr viel Stabilität verleiht. Und ja, es schmeckt, wenn es knusprig ist, schmeckt Haut von Fisch, finde ich, total gut. So, aber jetzt genug der Theorie. Ich würde sagen, wir kommen zum Rezept der heutigen Folge. Und da habe ich mir aus meinem Repertoire an Rezepten ein wirklich tolles Rezept ausgesucht, das ich jetzt schon ein paar Mal gemacht habe und das wirklich immer super ist. Das Einzige, es braucht ein bisschen mehr Zeit, aber die Zeit müssen wir nicht immer dabei sein, weil da arbeitet der Fisch und die Gewürze und sonstiges von alleine. So, was gibt's heute oder was möchte ich euch vorstellen? Ein gesudtes Zanderfilet auf Orangenrisotto. Und zwar, das Ganze ist dann für 4 Portionen. Und dafür benötigen wir zunächst für den Fisch 1 Teelöffel Senfkörner, 5-6 Wacholderbeeren, 1/2 Teelöffel Pfefferkörner bunt. Wer jetzt keine bunten hat, kann auch schwarzen oder weiß nehmen. Ich persönlich mit bunten finde es besser. Weiters benötigen wir 1 Teelöffel Meersalz gemahlen, 1 Teelöffel Feinkristallzucker, 1 Zitrone, wenn möglich nach Bierqualität, 1 schönen Bund Dille, so 4-5 Zanderfilets, hängt halt davon ab, wie groß die sind. Außerdem benötigen wir noch Mehl, Semmelbrösel und 2 Eier. Für unsere Beilage in dem Orangenrisotto, ja, da benötigen wir 1 Bio-Orange und hier wirklich Wert darauf legen, dass ihr eine Bio-Orange kauft, weil wir brauchen auch die Schale. Und mit behandelten, ja, okay, man hat das früher abgewaschen, aber wenn ich schon die Möglichkeit habe, Bio-Qualität unbehandelt zu kaufen, dann greife ich natürlich zunächst zu dem. Weiters benötigen wir 1 kleine Zwiebel, 250 Gramm Risotto-Reis. Wer jetzt keinen eigenen Risotto-Reis zu Hause hat oder bekommt, kann auch einen Rundkornreis nehmen. Ich persönlich würde euch aber Risotto-Reis wärmstens ans Herz legen, weil die einfach eine weitaus bessere Qualität aufweist als jetzt unter Anführungszeichen ordinärer Rundkornreis. Weil im Endeffekt sind es ja beide Rundkornreis-Varianten, aber Risotto-Reis weist meiner Erfahrung nach auf die bessere Qualität auf. Außerdem benötigen wir noch 1/16 Liter Wermut. Wer jetzt nicht extra Wermut kaufen möchte oder zu Hause hat, kann alternativ auch einen normalen Weißwein nehmen, da überlasse ich euch dann die Sorte. Und wir benötigen noch 1/2 bis 3/4 Liter Gemüsebrühe. Hier können wir frische oder auch vom Würfel nehmen, je nachdem was ihr habt. Grana Padano, frisch gerieben am besten, also im ganzen Stück kaufen und dann selber reiben. Salz, Pfeffer, Butter und Olivenöl. Weil es ein bisschen länger dauert, fangen wir mal mit dem Fisch an. Dann müssen wir mal den Senf, die Wacholderbeeren und die Pfefferkörner mit einem Mörser mahlen. Wer jetzt keinen Mörser besitzt, kann alternativ auch das Ganze in einen Gefrierbeutel geben. Eventuell mit einem Nudelwalker drüber fahren, kann man das auch zerquetschen, geht. Oder wer jetzt kein Nudelwalker hat, ich nehme an, wenn die meisten haben, aber man könnte alternativ auch ein Plattiereisen verwenden. Dann nehmen wir die Zitrone und pressen die mal aus. Ja, dann nehmen wir einen Bräter oder ein ähnliches Gefäß und das legen wir am Boden einmal zunächst mit der Hälfte der Dille aus. Darauf legen wir dann die Fischfilets. Da bitte zu beachten, Hautseite zunächst mal nach unten. Und das Ganze bestreuen wir dann mit unseren gemahlenen Gewürzen, dem Salz und dem Zucker. Und das soll man wirklich schön gleichmäßig alles verteilen. Wenn ihr das gemacht habt, mit den Fingern ganz leicht am Fisch andrücken, damit es schön fest sitzt, also fest besser sitzt und nicht gleich weggespült wird. Weil im nächsten Schritt beträufeln wir das Ganze mit Zitronensaft. Ja, und wenn wir das gemacht haben, kommt noch die restliche Dille auf unseren Fisch drauf. Dann müssen wir das Gefäß nur noch verschließen. Entweder mit einem Deckel. Ich persönlich würde klassisch Frischhaltefolie verwenden. Wenn wir das gemacht haben, kommt es in den Kühlschrank rein und dort darf es mal 24 Stunden lang rasten oder halt vor sich hin arbeiten. Nach den 24 Stunden holen wir das Ganze aus dem Kühlschrank raus, nehmen die oberste Schicht der Dille ab, wenden unsere Fischfilets, sprich mit Hautseite jetzt nach oben, legen die Dille wieder drauf, verschließen das wieder und dann bleibt das Ganze für 48 Stunden lang im Kühlschrank. So, und das war eigentlich schon der wirklich lange Teil. Und ihr seht, von den Arbeitsschritten her jetzt nicht so aufwendig, aber es braucht da Zeit, bis eben das Ganze schön durchzieht. Wir wollen sie eben suchen. Hier brauchen wir übrigens nur ganz kurz, möchte ich es noch erwähnen, kein Nitritbögelsalz verwenden, wie jetzt vom Schweinefleisch oder was anderem. Hier reicht normales Speisesalz aus. Habe ich, glaube ich, hier vorher erwähnt, dass wir Meersalz verwenden. Ja, und wenn wir das dann die 48 Stunden noch drinnen gehabt haben, holen wir die Filets raus und befreien sie von überschüssigen Gewürzen und dem Salz, weil sonst, ja, wäre es ein bisschen gar salzig. Das könnt ihr auf der einen Seite vorsichtig mit einem Messer machen oder man kann es auch mit Küchenpapier machen, so Küchenkrepp. Ja, wenn wir das haben, nehmen wir die zwei Eier, schlagen die in eine Schüssel rein, würzen sie ein bisschen mit Salz und Pfeffer und schlagen sie im Anschluss leicht auf. Dann nehmen wir unsere Fischfilets, die ziehen wir durch Mehl, melieren sie mehr oder weniger. Dann wird es durch das Ei gezogen und zum Schluss panieren wir das Ganze noch mit den Semmelbröseln. Ja, und jetzt bleibt uns eigentlich nichts mehr anderes über, als dass wir das Ganze in Öl, einem hitzebeständigen Öl, ich würde hier Rapsöl empfehlen, schön schwimmend herausbacken. Quasi wie man es von einem Schnitzel her kennt oder so ein Schnitzel in der Richtung. Wenn wir das gemacht haben, legen wir das Ganze auf einen Teller mit Küchenpapier ausgekleidet und stellen es ins Backrohr bei 50 Grad Ober-Unterhitze, damit wir das Ganze warm halten. Denn, was fehlt uns noch? Das Risotto, genau. Und da müssen wir im ersten Schritt mal den Reis waschen, die Zwiebel in kleine Würfel schneiden, also hier wirklich darauf achten, das schön kleinwürfelig zu machen. Dann nehmen wir die Orange her und machen einen Abrieb, entweder mit einem normalen Reibeißerl oder es gibt auch eigene Zestenschneider dafür. Ja, und die restliche Orange geben wir natürlich nicht weg, die nehmen wir halbierend und pressen das Ganze aus. Danach erhitzen wir einen Topf, geben etwas Butter hinein und dünsten unsere Zwiebelstücke mal schön glasig. Danach kommt noch der Reis dazu und auch der wird glasig gedünstet. Ich sage gleich dazu, man darf jetzt nicht erwarten, dass der generell glasig wird. Nein, geht natürlich nicht. Es soll nur der Rand leicht glasig werden. Hier bitte immer darauf Acht geben, umzurühren, denn der Reis neigt gern dazu, ein bisschen anzubrennen und das wird den Geschmack dann ja nicht gerade besonders fördern. Wenn der schon ein bisschen glasig ist, nehmen wir den Orangensaft und den Wermut und löschen das Ganze mal ab. Das lassen wir dann ein bisschen einreduzieren, leicht einköcheln. Und danach nehmen wir unsere Brühe und geben immer wieder einen Schöpfer dazu, damit der Reis schön langsam köcheln kann. Man muss darauf achten, das Ganze immer umzurühren, denn wie gesagt, brennt gerne an und das wollen wir ja nicht haben. Und da gießen wir, wenn Flüssigkeit verdampft ist, gießen wir wieder nach oder Reis aufgesogen hat, gießen wir das Ganze wieder nach und so geht es dann weiter. Und zwar so lange, bis wir so circa 2/3 unserer Brühe verbraucht haben, weil dann kommt der Orangenabrieb dazu, der wird schön untergemischt und dann lasse ich es mit dem Rest der Brühe weiter köcheln. Und zwar passiert das Ganze so lang, bis unser Risotto mehr oder weniger so schön eine cremige Konsistenz hat. Der Reis sollte nicht zu weich sein, aber auch nicht zu hart, das ist beim Risotto das A und O mehr oder weniger. Wenn wir das erreicht haben, schmecken wir das Ganze noch mit Salz und Pfeffer ab, geben etwas Butter und Käse dazu, rühren das schön um. Hier sage ich übrigens absichtlich jetzt keine Mengenangaben, das überlasse ich euch. Ich gebe beim Käse nur so als kleiner Richtwert immer so 2 bis maximal 3 gehäufte Esslöffel hinein Und bei der Butter ja auch maximal 2 Esslöffel voll. Das gebe ich rein, rühre das Ganze um, gebe nochmal den Deckel drauf und lasse das Ganze für 5 Minuten ziehen. Ja, und dann kann ich das Gericht auch schon servieren. Da kann ich zum Beispiel jetzt auf der Mitte des Tellers das schön anrichten und obendrauf platziere ich dann meine Fischfilets. Man kann, wenn man möchte, auch noch einen kleinen Salat dazu essen. Da würde ich aber ehrlich gesagt eher vielleicht so Salatherzen oder eher was Leichteres generell dazu reichen. Also ihr seht, das ist einmal ein gänzlich anderes Rezept, das man mit Zander machen kann. Meistens gibt es den ja in gegrillter Art und Weise oder halt so klassisch rausgebraten in Buttersauce. Aber mit dem kann man seine Freunde, Familie etc. durchaus einmal ein bisschen überraschen. Also wie ich es damals zum ersten Mal gesehen habe, das Rezept war ich hellauf begeistert. Ja, und ich habe es ein paar Mal gemacht, habe das Rezept dann durchaus ein bisschen meinen Vorstellungen, Wünschen angepasst. Das ist die Version, die ich heute erzählt habe. Und ja, bis jetzt war jeder immer sehr angenehm überrascht, wie er das gegessen hat. Vor allem die Leute, die nur klassischen gebackenen Fisch essen, waren dann von diesem gebackenen Fisch extrem erfreut, überzeugt, wie auch immer. Also den hat es total gut geschmeckt. Also darum, probiert es wirklich mal aus, ist echt ein super Fischgericht. Wenn ihr noch Fragen zum Gericht habt, zum Zander selbst oder generell euch irgendwelche Wünsche, Vorstellungen etc. zum Podcast, dann könnt ihr mir die gerne zukommen lassen. Sei es in schriftlicher Form oder auch in gesprochener Form als Audiokommentar. Ich wünsche euch somit viel Spaß beim Nachkochen, sag danke fürs Zuhören, bis zur nächsten Folge. Servus! Gabelbissen ist ein privater Podcast aus Österreich. Informationen zur aktuellen Sendung, Rezepte, kulinarische Beiträge und Möglichkeiten zur Kontaktaufnahme findet ihr unter gabelbissen.at.